Let's pray. Beten wir. Heavenly Father, we just thank you for your word. Himmlischer Vater, wir danken dir für dein Wort. And thank you that we don't live by bread alone. Wir danken dir, dass wir nicht nur von Brot leben, but allein, by every line and every precept upon precept that's in your sondern word. Von jeder Zeile und von jedem Prinzip, von jedem Gedanken des Wortes Gottes. Open our eyes, Lord, tonight. Öffne unsere Augen heute. So that we may behold something wonderful in your law. Dass wir etwas Wunderbares sehen in deinem Gesetz. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. 2 Corinthians 4, I apologize. 2. Korinther 4, Vers 15. A very familiar verse which we'll approach from a different side tonight. Einen Vers, der bestimmt schon bekannt ist, aber den wir von einer anderen Seite jetzt einmal angehen werden. In light of tonight's topic of outreach. Im Lichte des heutigen Themas der Evangelisation. It says here, for all things are for your sakes. Denn hier steht, denn alles geschieht um euretwillen. So that the grace which is spreading to more and more people. Damit die Gnade zunehme und durch eine immer größere Zahl. Or so that the message of grace which is spreading to more and more people. Damit die Gnade zunehme und durch eine immer größere Zahl. So that the message of grace, die Botschaft der Gnade, right, which is spreading to more and more people, die durch zu immer mehr und mehr Leuten weitergeht, may cause the giving of thanks to abound to the glory of God, die Danksagung zur Ehre Gottes überströmen lasse. Verse 16, we are not, Vers 16. Right, therefore we do not lose heart. Deshalb ermatten wir nicht. But though our outer man is decaying, sondern wenn auch unser äußerer Mensch aufgerieben wird, yet our inner man is being renewed day by day. So wird doch der innere Tag für Tag erneuert. If you are saved here tonight, wenn du heute gerettet da sitzt heute, you have an outer man and you have an inner man. Hast einen äußeren und einen inneren Menschen. Unsaved man only has an outer man. Der ungerettete Mensch hat nur den äußeren Menschen. Because his inner man has not been redeemed. Weil der innere Mensch noch nicht erlöst ist. A saved person has an inner man. Die gerettete Person hat den inneren Mensch. Which God desires so much to be renewed every day. Und von denen möchte Gott, dass der immer erneuert wird täglich. Okay, now after we get saved. Nachdem wir errettet werden. The next thing we do is we find a local church. Das nächste, was wir tun, was passiert, wir finden einmal eine Gemeinde. After we found a local church. Nachdem wir diese Gemeinde gefunden haben. There are two things that are so important. Dann sind zwei so wichtige Dinge. That I hope that we learn tonight. Und das hoffe ich, dass wir das lernen heute Abend. That it becomes a revelation to us. Dass uns das zur Offenbarung wird. How important they are. Wie wichtig okay. Das ist. Now here's the first one. Hier ist das erste. After we choose the church, we need to get connected. Nachdem wir connected. Wir müssen, nachdem wir die Gemeinde gefunden haben, dass wir uns verbinden. Okay, a Bible often compares the body of Christ with the body. Und die Bibel vergleicht ja oft den Leib Christi mit dem biologisch menschlichen Leib. Right, biological body. Our biological body has parts, has cells. Denn unser Leib hat ja auch Teile, Organe und Zellen. They're all connected. Die alle verbunden right. Sind miteinander. Right. A hand doesn't do anything on its own. Die Hand right. Macht nichts Eigenständiges. Right. Everything there is for the body's sake. Alles right. Ist um den Willen right. Oder für den ganzen Leib bestimmt. Right. When we connect, wenn wir verbunden sind, here's what happens. Passiert das. Okay. We invest in relationships and we build relationships. Wir investieren in Beziehungen, wir bauen Freundschaften auf. Okay, the relationships are the very thing that we're going to take with us to heaven. Und diese Freundschaften ist das, was wir in den Himmel mitnehmen werden. We're going to leave our cars behind. Wir werden unsere Autos zurücklassen. You know, we can put a sticker left behind on everything that's material. Wir können alles auf alles was materiell ist einen Kleber drauf geben, wo our clothes. Das wird zurückgelassen. Our shoes, yes, our shoes. Ja, die Schuhe, ladies. Die Kleider. We're gonna leave it all behind. Das lassen wir alles zurück. How much we invest in a relationship. Aber wie viel wir in Freundschaften right. Investieren. This is what's gonna matter. Das right. Ist was wichtig sein wird. Two relationships that are most important in life. Die wichtigsten Beziehungen right. Im Leben. One is with God, second one with His Word. Die mit Gott, zweitens die mit seinem Wort. But God wants this. Aber Gott will das. It's to connect with each other. Dass wir miteinander uns verbinden. We are living organisms. Wir sind ein lebender Organismus. We are living cells. Lebende Zellen. And it's so out of God's concept. That makes no sense. Und es ist so außerhalb von Gottes Konzept, das wäre sinnlos. When a cell is isolated on its own. Wenn eine Zelle isoliert da ist, unabhängig. Right. There is no spiritual metabolism. Dann gibt right. es keinen geistigen Stoffwechsel. Right. There is no exchange. Keinen right. Austausch. No exchange, no life. Kein right. Leben, kein Austausch. No life, no love. Kein Leben, keine Liebe. Okay. So we need to connect. Wir müssen right. uns verbinden mit That's why we have a directory, for example. Deswegen haben wir zum Beispiel das Telefonverzeichnis. Wir wollen doch die Telefonnummer von all jenen haben, die diese Gemeinde als die ihrige betrachten. Um sie einfach auf dem Laufenden zu halten, um sie einfach anzurufen und ihnen sie zu fragen, wie es ihnen geht. That is why we have announcements. Deswegen haben wir die Ansage. We have events, we have discovery, we have a Bible college. Wir machen Veranstaltungen, wir haben die Bibelschule, wir haben Bibelrunden und so weiter. We connect. Now the second thing. Zweitens. Right, what God wants us to do, right? Was Gott möchte, sich erwartet von uns. It is that we get involved. Dass wir uns involvieren. Right. We get involved after we get connected. Nachdem wir uns verbinden, dass wir uns involvieren. It's a little bit out of order, to my opinion. Meiner Meinung nach ist es ein bisschen außerhalb der Ordnung. To getting involved without being connected. Die Reihenfolge ist falsch, wenn man zuerst sich involviert und dann versucht, sich zu verbinden. Sometimes people will come to the church and they will just try to manchmal, do something. Manchmal kommen die Leute zu schließlich einer Gemeinde an und wollen dann gleich etwas machen. Just relax, okay. Oder etwas sein. Aber dann kann man nur sagen, sie sollen sich entspannen. Don't worry about the work programs. Hab keine Angst, mach dir keine Sorgen, irgendetwas zu tun. Performances, Leistung and all that stuff. Don't worry about that. Und Leistung, alles was mit Leistung zusammenhängt. Get connected. Right. Verbinde dich. And then we get involved. Und dann sind wir involviert. Right. We get involved by faith in works that God has prepared for us to do. Im Glauben involvieren wir uns in Dinge, die Gott für uns vorgeplant hat. Before the foundations of the world in Ephesians 2:10. Vor der Grundfestlegung der Erde, Epheser 2:10. Now watch this. Passt auf. I could get involved in things. Ich könnte mich involvieren in Dinge. That I feel very comfortable in the flesh doing. Die mir im Fleisch sehr gefallen. I'm very good at something. Ich bin gut in einem Bereich. It is my natural talent. Es ist mein Talent, mein natürliches. And I said, okay, I'll do this. Und ich sage, right. ja, das mache ich. Right. Oder I could ask God. Ich kann Gott bitten. And he can call me to step out of myself. Und er kann mich dazu berufen, aus mir selbst herauszugehen. In the area where I'm totally maybe not skilled. In einem Bereich, wo ich vielleicht gar nicht so okay. geübt bin. Let's put it this way: in the area where I need God. In einem Bereich, wo wir einfach Gott brauchen. Right. And for the most part. Und für das right. meiste. For the most of us, the outreach is that. Und für die meisten bedeutet das die Evangelisation. There are four types of outreach. Es gibt vier Arten des Evangelismus. There is a lifestyle evangelism. Lebensstil. Erstens. We believe in that one. Wir glauben right. an das. Matthew 5 says, "Let your light shine." Matthäus 5, lass dein Licht scheinen, deinen Leuchter. But we don't stop there. We don't believe in only that one. Aber wir glauben nicht nur an das. We believe in friendship evangelism. Wir glauben auch an den Freundschaftsevangelismus. That is 1 Corinthians 9:22. 1. Korinther 9:22. Paul said, "I became all things to all men." Paulus sagte, er wurde alle Dinge allen Menschen gegenüber. We befriend people to win them to Christ. Wir machen Freunde, Freundschaften, um sie zu gewinnen für Christus. Then there is invitational evangelism. Dann ist dann der Einladungsevangelismus. Concerts, theater plays. Konzerte, Theaterveranstaltungen. You name it. Right. Und yes, so weiter. Yesterday we had our Saturday Night Alive. Gestern hatten wir das Saturday Night Alive. Victoria invited a couple from there. Victoria hat da ein Paar from her work. Von ihrer Arbeit. It was awesome. Und es war wirklich sehr spannend. Right. And the fourth one, there is a confrontational evangelism. Das vierte ist dann der Konfrontationsevangelismus. Now here's the point. Hier ist der Punkt. God wants our inner man to be renewed day by day. Gott möchte den inneren Menschen erneuern Tag für Tag. In confrontational evangelism. In dem Konfrontationsevangelismus. This is being this is the area where this could happen. Das ist eben der Bereich, wo das passieren kann. Because of this, because of one principle. Wegen einem Prinzip. Because of the principle of the cross. Das Prinzip des Kreuzes. In 1 Corinthians 1:18. In 1. Korinther 1:18. Paul says that the word of the cross is foolishness for those that are perishing. Sagt Paulus, dass das Wort Gottes töricht ist für die, die verloren gehen. But it is a power of salvation for those who believe. Doch die Kraft der Rettung für jene, die glauben. Now watch the error that the devil is want us to believe. Welchen Irrtum möchte Satan, dass wir ihn annehmen und glauben? A confrontational evangelism, it's not my cross. Das Konfrontationsevangelismus ist nicht mein Kreuz. The devil would like us to believe that. Der Teufel möchte, dass wir das glauben. In Mark 15, the soldiers grabbed Simon. In Markus 15 haben die Soldaten Simon gepackt. And they say, you carry his cross. Und sie sagten ihm, du trägst sein Kreuz. The devil would like us to grab us, our mind. Der Teufel möchte uns vielleicht im Gedanken nehmen. And say, here, this is your cross. Sagen, schau, das ist dein Kreuz. This is not my cross. Das ist nicht mein Kreuz. I go through the cross before I go evangelizing. Ich gehe durch das Kreuz, bevor ich evangelisieren gehe. God doesn't want me to bear my cross. Gott möchte nicht, dass ich mein Kreuz trage. Not to bear his cross. Und sein Kreuz. The principle is of me going through the cross. Das Prinzip ist, dass ich durch das Kreuz durchgehe. And that principle. Und dieses Prinzip. When I exercise. Wenn ich das übe, it is the very thing that is going to renew my inner man. Das wird genau das sein, was meinen inneren Menschen erneuert. Now watch the lie that that I believe, that we believe. Nun eine Lüge, die viele glauben. Just by living, indem man einfach lebt, living our everyday life, unser tägliches, unser Alltagsleben, just by being saved, nur dass man errettet ist, we are not getting any holier. Werden wir nicht heiliger. We are not getting any better. Nicht besser. We walk this earth. Wir sind auf dieser Erde. We are in this world system. Wir sind in diesem Weltsystem. We got the devil, we got our flesh. Wir haben den Teufel, wir haben unser Fleisch. We are like a computer that's in a cyberspace. Wir sind wie ein Computer eben in diesem Cyberspace. Right? We go surf to net or write emails or something. Wenn man jetzt sich auf das Netz begibt oder dort eine E-Mail schreibt. Our computer picks up those cookies, you know. Unser Computer, der nimmt dann eben diese Cookies auf. That is why we have those disk cleaner programs to Deswegen clean out disks from all the junk. Deswegen gibt es eben auch Festplattenreiniger, die dann diese ganze Last wieder runterreinigt. From all the junk that our computer picks up. Von all dem Dreck, was der Computer aufnimmt so im Laufe der Zeit. Now it is the same thing with us. So ist es auch bei uns. Right? We pick up the dust and junk from this world each single day. Wir nehmen diesen Staub von der Welt auf Tag für Tag, diesen Dreck. Just the fact that we are good people. Nur dass wir jetzt gute Leute sind. Or we don't get involved or we just live. Und wir involvieren uns nicht und leben halt nur so dahin. Right, we don't maybe get involved in some worldly things. Vielleicht werden wir nicht in weltliche Sachen hineinfallen. The fact is that we get polluted. Right, aber wir day. Werden nichtsdestoweniger verunreinigt. That's why Jesus in John 13 he washed the disciples' feet. Deswegen wusch Jesus die Füße der Jünger in Johannes Kapitel 13. Right. He said, you are clean, but your feet need to be washed. Er sagte, ja, ihr seid schon rein, doch eure Füße müssen gewaschen werden. Now here's the thing. Das ist das Wichtige. Repentance from my failures and my sins. Umkehr von Fehlern und von meinen Sünden. He'll wash me from my sins and from my failures. Ja, er wird mich davon reinigen. But this principle of going through the cross. Aber das Prinzip, durchs Kreuz zu gehen, it is much stronger. Das ist viel stärker oder mächtiger. It is going to purge and clean. Es wird reinigen und säubern. Things in me, Dinge in mir, that are so easily attracting the dirt from this world, die den Staub und Dreck dieser Welt so leicht anziehen. Right, it's going to purge things in me that causes me to sin even more. Es wird die Dinge, die mich Ursachen, die Ursachen für meine Sünden sind, wirklich so effektiv wegnehmen. Okay, confrontational evangelism is a supernatural principle. Der Konfrontationsevangelismus ist ein übernatürliches Prinzip. No Nobody wants to do it. Niemand will es tun. I don't want to do it. Auch ich möchte es nicht tun. I don't talk about Sketchboard tonight. Ich spreche jetzt nicht über Sketchboard. There are other forms of confrontational evangelism. Es gibt auch andere Formen des Konfrontationsevangelismus. Okay. I'll just use the Sketchboard as an example to illustrate the principle. Ich nehme das Sketchboard als Beispiel nur, um ein Prinzip zu verdeutlichen. I've been doing it for 13 years. Ich habe das schon 13 Jahre gemacht. I still don't want to do it. Und ich habe noch immer nicht den Drang, im Fleisch das zu tun. I still pray to God that maybe it'll rain. Ich bete noch immer zu Gott, dass es vielleicht regnen möge. Oder vielleicht wird uns die Polizei stoppen, dass wir es nicht weiter tun können. Ich frage Gott immer noch, warum bin ich da? You know, in our flesh, don't try to make our flesh do anything. Unser Versuch gar nicht einmal, dein Fleisch dazu zu bringen, was zu tun. Our flesh will never want to do the will of God. Unser Fleisch wird den Willen Gottes nicht tun. But here's where the cross comes in. Da kommt das Kreuz hinein. We come and we say, God, it's not my will, but your will, God. Wir kommen und sagen, Gott, nicht mein Wille, sondern deiner möge geschehen. And we step through the cross. Und wir gehen durch das Kreuz. Right? And everything that is not of God stays on this side of the cross. Alles, was nicht zu Gott gehört, bleibt drüben auf der anderen Seite des Kreuzes. Right. And we come through the cross. Wir gehen durch das Kreuz. And there is the grace of God waiting for us und to perform the task. Wartet die Gnade Gottes auf uns, die uns hilft, die Aufgabe zu erfüllen. And this is how we get purged from the things in our lives. Und so werden wir wirklich geläutert von vielen Dingen im Leben. See, I don't believe God wants us to live this defensive life all our life. Ich glaube, Gott möchte nicht, dass wir das ganze Leben einfach so defensiv leben. You know, falling 7 times, repenting 7 times, all that stuff. Siebenmal auffallen und siebenmal aufstehen, ja, natürlich. There's going to be a time in our spiritual life that we're going to have to step forward and go forward. Nein, es gibt Zeiten im geistigen Leben, da müssen wir heraustreten. The only way nach vorne gehen und das einzige Art, das zu tun, ist durch das Kreuz. Ist durch das Kreuz. Where the power of the cross, wo die Macht des Kreuzes, for us who believe in this principle, für uns dieses Prinzip zu glauben, will save us through cleansing us. Dieses Prinzip, das wird uns reinigen. Right? And God will honor our faith. Und Gott wird unseren Glauben ehren. He's going to cleanse attitudes and iniquities in our hearts. Er wird Einstellungen in unserem Herzen, irgendwelche versteckten Bosheiten. He'll clean our minds. Er wird unser Denken befreien. He'll speak to us. We'll learn how to hear his voice. Er wird zu uns sprechen und wir werden lernen, auf seine Stimme zu hören. And exercising this principle, indem man dieses in sich in diesem Prinzip übt. In every area of our spiritual life, in allen Bereichen unseres geistigen Lebens, especially in outreach and soul winning, und das besonders in der Evangelisation, right, will make us a victorious Christian. Macht uns zu einem wirklich siegreichen Christen. We'll renew our inner man day by day. Und wir erneuern den inneren Menschen Tag für Tag. Though our outer man is decaying. Obwohl der äußere Mensch aufgerieben wird. Getting a gray hair. Ein graues Haar bekommen. If there is any left. Wenn eines übrig ist. Right. But our inner man, that's the way how it's being renewed. Aber der innere Mensch, der wird erneuert. Okay. God never, I'll just say this in closing. Ich sag das im Abschluss noch. God never invented any medicine for the outer man. Gott hat keine Medizin für den äußeren Menschen entwickelt. So don't believe in sinless perfection. Glaub nicht an sündenlose Perfektion. Oh, I don't sin anymore. Oh, ich sündige nicht mehr. We get this, we met these guys in the Mariahilfstraße one time. Wir haben da diese Leute auf der Mehlverstraße einmal getroffen. I don't sin anymore. Ich sündige nicht mehr. Wow, I'm like, gee, what are you made of, man? Like, can I touch aus you? Aus welchem Material wurdest du gemacht? Kann ich dich berühren? Do you mind if I touch you? Kann ich dich berühren? Come on, lay your hands on me, please. Komm, leg deine Hand auf mich. Right. Our outer man is decaying. Der äußere Mensch wird aufgerieben. In Galatians 1, we do not consult with flesh and blood. In Galater 1, wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu tun. Like Peter did in Matthew 16. Matthäus 16. Lord, never you should go to the cross. Herr, ferne sei es von dir, zum Kreuz zu gehen. God forbids. Gott verhüte. Right? Because the devil knows. Weil der Teufel weiß, what happens with us, was mit uns passiert, when we just take a, you know, this swallow this heavy, you know, thing in our throat, wenn wir diesen Knödel schlucken, and say, God, not my will, but your will, und sagen, Gott, nicht mein Wille, sondern deine Wille. I feel like Moses. Ich fühle mich wie Moses. Moses didn't want to go and speak to the Pharaoh. Mose wollte nicht mit Pharao sprechen. And God says, didn't I make a man's mouth? Und Gott sagte, bin ich nicht der, der den Mund geschaffen hat? Don't I make a man a speak or dumb or blind or deaf? Habe ich einen Menschen nicht geschaffen, dass er blind ist oder taub? And the devil knows what happens. Und when we go through der Teufel the cross, weiß, was passiert, wenn wir durch das Kreuz gehen. He has no power on the other side when we are on the er other side. Er hat auf der anderen Seite keine Macht mehr über uns. Right. Inner man is being renewed. Weil der innere day. Mensch erneuert right. wird. We could read our Bible. Wir könnten unsere Bibel lesen. We could even go to Bible school. Und in die Bibelschule gehen. Get all kinds of education and training. Und alle right. Arten von Bildung uns erwerben. But I'm saying this to you with all respect. Aber ich sage das mit allem Respekt. Again, no referring to sketchboard. Nicht jetzt nur auf das Sketchboard ausgerichtet. Unless we use this principle. Außer wir benutzen dieses Prinzip. Spiritual exercise. Geistiges right? Übung. We'll be like a Moab who settled on his lees. Werden wir yeah. wie Moab sein, der einfach right. Einfach sich gehen right. liest. In Isaiah Jeremiah 48. In Jeremia 48. Right. He settled on his lees. Ja, der einfach bequem a lot of stuff, a lot of knowledge. Viel Wissen, a lot of tapes, a lot of messages. Viele Botschaften, viele Kassetten, but it sits there, like you know, sits there. Aber es sitzt einfach, es ist wie ein Satz. And it turns like you know, into a dregs. Und know? Es wird dann wirklich zu einem Satz, der if you, yeah. right, if you want to know what dregs is, I'll make you Turkish coffee. Ja, wenn ihr wissen wollt, was ein Bodensatz ist, dann mache ich euch einmal einen türkischen Kaffee. I grew up in a country where people drank Turkish coffee. Ich bin aufgewachsen in einem Land, wo Leute türkischen Kaffee trinken. No filters. Ohne Filter. There's people would put in a cup and the dregs will fall down. Und dann der Satz bleibt auf dem Boden. You drink this and it's like, whoa. Und wenn du das trinkst, dann wird's da anders. Okay. This is how we get out of the Laodicean spirit. So werden wir können wir dem Laodicea Geist entfliehen. This is how we can be a fervent Christian. So können wir wirklich right. also brennende Christen there werden. There is no other way around. Anders geht's right. nicht. But the cross. Das Kreuz. Right, and I step through. Und ich gehe right. durch. I see like, wow, I can't do this. Und ich sehe ja, das kann ich nicht tun. I see like, you know, a soul winning. It's like, oh gee, I can't do this. Ich sehe Seelen gewinnen, das schaffe ich doch nicht. The cross is too big, man. Ja, das Kreuz ist zu groß. I mean, what am I going to say to these people? Was sage ich diesen Leuten? What if they ask me this? What if they ask me that? Was ist, wenn die mich das fragen oder das fragen? Well, don't look at it. Go through it. Schau nicht darauf, sondern geh durch. God's gonna not wait for us at home. He's gonna meet Gott us at street. Gott wartet auf uns. Er wartet nicht am Zuhause auf uns, sondern er trifft uns auf der Straße. God never waited. He was never here, you know, in a sense. Here in Austria, when I was going to Africa, he met me there every time. Gott hat mich, right? wie ich nach Afrika gegangen bin, dort jeden Tag ist er mir begegnet. So I had to go through the cross. Man muss durchs Kreuz. And once I went there, it was God. It was His grace. It was like, war wow. Gott, es war seine Gnade. It was awesome. Es war right? erstaunlich. Right? And Jesus was faith, just in closing. Im Abschluss. Okay, this is going to be a little, few minutes more. Das wird ein paar Minuten länger dann. But you know, we didn't have a morning service. So. Aber wir haben keinen Morgengottesdienst gehabt. Okay, now we're going to have a double service. Jetzt haben wir einen doppelten Gottesdienst. Now I'm going to introduce to you the next speaker. No, I'm just jetzt teasing. werden wir den nächsten Sprecher jetzt euch vorstellen. It's Mr. Osman here hiding. Herr Osman. Because he doesn't want to go through the cross. That's why he's hiding. Ja, weil er nicht durchs Kreuz will. No, I'm just teasing. Watch this. Ist nur Spaß. Revelation chapter 3. Offenbarung 3. Right? Jesus said, Jesus sagt, like you said, you are rich, you sagt, are okay, you are reich, good, you're this. In Ordnung, euch geht's gut. And I see you are naked, blind, poor, wretched, miserable. Right? Elendig. And then Jesus said this. Jesus sagte das. I advise you. Ich gebe euch Rat. To buy from me a gold refined by fire. Von mir Gold zu kaufen, das geläutert ist wow. durchs Feuer. 1 Peter 1:7. 1. Petrus 1:7. It says that the proofs of our faith. Dass der Bewährung unseres Glaubens is more precious than gold. Ist kostbarer als Gold. Although may be tested by fire. Wenn auch geläutert durch das Feuer. May be found in the result of praise and glory of honor at the revelation of our Lord Jesus Christ. Dass das beim Erscheinen unseres Herrn, dass das right. so überströmt zur Herrlichkeit Gottes. Right. We, you know, our faith. Unser Glaube. In this principle. in diesem Prinzip. It's going to bring us incredible amount of rewards in heaven. Bringt uns dann unglaublich viel Belohnung im Himmel. Right, and it's going to cause our lives. Und es veranlasst unser Leben. Our inner man to be renewed. Und es wird unseren inneren Menschen veranlassen, zu erneuert zu werden. Whereas our outer man will decay. Während der äußere Mensch vergeht. And that is the principle that it's just there is no left or right. Und das ist ein Prinzip, wo es kein Links und Rechts gibt. And that I've seen work. Und dass ich gesehen habe, dass es sich bewährt. Every time we stepped out by faith. Jedes Mal, wenn wir im Glauben in any kind of hinausgegangen sind, in irgendeine Form der Evangelisation. Don't worry about results. Macht euch keine Sorge über das Resultat. Don't worry about who listens, who doesn't. Wer zuhört und wer nicht. Heaven will reveal this. Der Himmel wird das sowieso zeigen. I hate this feeling. Ich hasse das Gefühl. I hate this feeling of standing before the cross. Ich hasse das Gefühl vor dem Kreuz. I'll always hate it. Ja, ich hasse es immer. Like I hoped, you know, 10 years ago, I hoped that maybe in a few years I will not hate it anymore. Hoffte ich, dass es irgendwann einen Moment gibt, wo ich das ganz leicht tue. But God put us in His body. Doch Gott hat uns in diesen Leib gegeben. So that we may, for the privilege of exercising this principle by faith. Dass uns dieses Privileg vorbehalten bleibt, uns zu üben in diesem Prinzip. Right. So. Gut. Let's pray. Beten wir. And we're going to have the offering. Und dann let's kommt pray. Die Spende. Father, we just thank you for your ways. Vater, wir danken dir für deine Wege. Thank you for your ways of working in us. Denn wie du wirkst, arbeitest in unserem Leben. And then working through us. Und durch uns wirkst. Father, we just pray that you will make this principle alive into our hearts. Wir beten, dass du dieses Prinzip lebendig machst in unserem Leben. And that you won't allow anything to stand between us and exercising that. Und dass du nicht etwas dazwischen lässt zwischen dem, dass wir das ausüben und uns selbst. Father, we want to be healthy Christians. Vater, wir wollen gesunde Christen sein, vitale. We want to go through a cross. Wir wollen durch das Kreuz gehen, because we just want to get purified. Weil wir geläutert werden wollen. Thank you for your word. Danke für dein Wort. Thank you for everybody here. Danke für jeden hier. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen.